Kundgabe 3579. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.10.1945. Endzeit. Zukunft, Gegenwart. Gott hat es den Menschen vorausgesagt, was die Erde betrifft, laut Heilsplan von Ewigkeit. Er will nicht, dass sie unvorbereitet den letzten Tag erleben. Er will sie nicht plötzlich überraschen in ihrer Unvollkommenheit, sondern ihnen zuvor noch reichlich Gelegenheit geben, vollkommen zu werden. Er will sie ermahnen, sich geistig einzustellen. Er will sie warnen vor den Folgen, so sie seinen Mahnungen nicht Gehör schenken. Und er will die Seinen von allen Dingen unterrichten, die in der Endzeit in Erscheinung treten werden, um deren Glauben zu stärken und ihnen Hoffnung und Zuversicht zu geben auf ihre Erlösung. Er lässt nichts über die Erde kommen, ohne die Menschen vorher darauf hinzuweisen, auf dass sie ihn erkennen sollen in allem, was geschieht. Er geht aber nie und nimmer von seinem ewigen Heilsplan ab, der in aller Weisheit bedacht ist, von ihm in Erkenntnis seiner Wirksamkeit. Und so kann wohl das Ende auf sich warten lassen, es kommt aber unwiderruflich. Und darum sind alle Voraussagen wörtlich zu nehmen, die das Ende der Welt betreffen und die Zeichen der Endzeit. Und es kann der Mensch stets die Stunde des Endes erwarten. Er muss immer damit rechnen, in der Gegenwart das Ende sich vollziehen zu sehen und also größten Wert legen auf die Gestaltung seiner selbst, seiner Seele, dass sie unbeschadet hervorgehe und bestehen kann vor Gott am Tage des Gerichtes. So wie der Mensch das Ende auf die Zukunft verlegt, ist er lau und träge in der Arbeit an sich selbst. Rechnet er aber mit der Gegenwart, dass sich in ihr die Voraussagen Gottes erfüllen, dann nimmt er es auch ernst mit der Wandlung seines Wesens. Und dies bezwecket Gott von Anbeginn und erspornt die Menschen an zur Umgestaltung ihres Wesens. Doch auch seine Ankündigungen werden einmal zur Gegenwart. Sie werden sich erfüllen aufs Wort. Und so die Menschen kurz davor stehen, werden sie den Voraussagen am wenigsten Glauben schenken. Und daran schon ist zu erkennen, dass die letzte Zeit gekommen ist. Wenn niemand mehr rechnen wird mit einer Umgestaltung der Erde, wenn die Menschen jede Belehrung darüber abweisen, wenn sie nur rein irdisch und materiell alles Geschehen betrachten und den göttlichen Schöpfer unbeachtet lassen, das heißt, jeden Zusammenhang des Schicksals der Menschen mit einem göttlichen Willen verneinen, dann ist die Stunde nicht mehr fern, denn dann ist die Menschheit in dem Reifegrad angelangt, der das Ende bedingt. Und dann werden sich die Ankündigungen Gottes erfüllen aufs Wort, zum Entsetzen derer, die nicht glauben und also völlig unvorbereitet sind, und zur Freude und zum Trost der wenigen, die der letzten Stunde harren, als Stunde der Erlösung aus größter irdischer Not. Denn einmal wird auch die Zukunft zur Gegenwart. Und ob auch die Liebe Gottes unendlich groß ist, einmal tritt die Gerechtigkeit Gottes an ihre Stelle und beendet einen Zustand, der unheilvoll ist für das Geistige im Universum, das noch nicht vollkommen ist. Und darum soll immer wieder den Menschen das Ende vorgehalten werden. Sie sollen hingewiesen werden auf das Wort Gottes, der sich seiner Propheten bedient, um die Menschen zu warnen und zu mahnen, und also zu ihnen spricht durch Mittler. Das Ende steht kurz bevor, und selig, der sich an die Voraussagen hält und sich vorbereitet für jenes. Denn unerwartet wird der Tag kommen und hinwegraffen alles Lebendige von der Erde, um es dem ewigen Leben oder dem Tode zuzuführen, wie Gott es verkündet hat in Wort und Schrift. Amen.